von Rom mit stolzem Mut. Das Banner glänzt im Morgenblut. Der Rhein, er rauscht, er ruft mich fort nach Westen an den kalten Ort. Wir schlugen Pfähle in das Land, wo Nebel ruht auf grauem Sand. Norvesium noch namenlos, doch unser Schwur, der macht dich groß. O Norvesium, wacht am Strom, fern der Heimat, fern von Rom. Ein Lager Holz und Erde schwer, doch in uns brennt der Adler her. O Norvesium, fest im Wind, wo wir nur Schatten doch ewig sind. Die Schmiede glüht, das Eisen sinkt, der Hammerschlag im Rhythmus klingt. Die Legio 16, stark und treu, hält Wacht, wo einst der Feind sich scheu. Die Ubierna, die Sugambrer wild, der Rhein erteilt das Kampfesbild. Doch nachts, wenn Nebel steigt und schwebt, ein jeder still nach Heimweg strebt. Oh, no. Der Rhein glänzt still in Mondenpracht. Da seh ich fern im Nebelmeer ein neues Norvesium hell und hell. Kein Lager mehr, kein Schwert, kein Schild, doch Häuser, Straßen, friedlich Bild. Ein Turm erhebt sich, Stein und Zier, Quirinus wacht, so scheint es mir. Die Glocken klingen übern Fluss, wie Gruß von Rom, wie Abschiedskuss und neues Erblühen.